Ja, den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Hochkarätiges hier zu hören mit Travis, mit Franz Ferdinand, The Dodos sind mit dabei, Washed Out und auch Ty Segall. Also auf jeden Fall noch dranbleiben, es lohnt sich auf jeden Fall. Eben gerade diese ruhigen, fast herbstlichen Klänge, die kamen von Adrian Corker, einem Musiker, der mit seinem Langzeit-Kollaborateur Paul Conboy in den 90er Jahren in Manchester schon anfing, elektronische Musik zu machen und als Corker Conboy auch einige gute Platten veröffentlicht hat. Jetzt hat Adrian Corker eine Solo-Platte veröffentlicht. Race heißt diese. Die hat aufgenommen in Island im Greenhouse-Studio, wo viele berühmte Bands ihre Platten aufgenommen haben, bei bekannten Produzenten. Und ja, einige bekannte Leute haben ihnen ein bisschen mitgeholfen. Helge Jonsson dabei, zum Beispiel auch das Ilsean Quartet, neben einigen anderen Unbekannteren auch, die hier mitgewirkt haben bei dieser Platte Race, die wirklich sehr herbstlich klingt, aber trotzdem mitten im Sommer erscheint, nämlich diese Woche. Und ja, das Ganze eben, der Track hieß First Light. Hjaltalin, wir bleiben in Island, sind ein Kollektiv, welches aus Reykjavik kommt und ja, mit Enter 4, nicht ihre vierte, sondern gerade eben ihre dritte Platte veröffentlicht. Die Mixtur daraus ist ein bisschen Kammerpop, ein bisschen Broken Beats, ein bisschen himmlischer Indie-Rock. Hier kommt Hjaltalin mit ihrem Track Letter 2 und dann Punkt, Punkt, Punkt. I wanna lie with you. Touch me on my forehead. Cause I feel like I feel like I feel like I feel like I feel like God. Look what you have done. Our best galaxy, its mass contained in me. I'm heavy like the void. Our star collapsed and destroyed. So baby, come to me, come to me, come to me, come to me. Was hier als vielversprechende Popnummer anfing, endet dann auch so ein bisschen in sphärischer Beliebigkeit. Letter 2. Das war ein Track von Hjaltalin von ihrem neuesten Album Enter 4. Musik aus Island. Ty Segall ist so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen. Der amerikanische Musiker veröffentlicht Platte um Platte. Twins erschien zum Beispiel letztes Jahr. War eine ziemlich nette Platte. Jetzt gibt's mit Sleeper das neueste Album und er hat so ein bisschen seine Energie rausgenommen, hat so ein bisschen die elektrische gegen die akustische Gitarre eingetauscht und hat so ein bisschen auch an seinen Songstrukturen gearbeitet, alles ein bisschen ruhiger werden lassen und mir gefallen die lauteren Sachen dann doch einen Tick besser. Da hat er einfach ein bisschen mehr Drive und mehr Ideen, wenn er Krach macht. Hier kommt der Titeltrack Sleeper von Ty Segall von seinem neuesten Album. Sleeper, my dreamer. Franz Ferdinand waren das gerade. Die Band aus Glasgow hat mit Right Thoughts, Right Words, Right Action eine vierte Platte veröffentlicht. Da war gerade sozusagen der Titeltrack Right Action zu hören und diese Platte ist wirklich ziemlich großartig und deshalb auch Album der Woche hier bei beim Sunday Service natürlich. Wie fange ich an? Franz Ferdinand haben sich gegründet 2002, also knapp etwas mehr als 10 Jahre her. Dann gab es das Debütalbum 2004 mit einem großen Hit, Take Me Out, der die Singlecharts ganz, ganz, ganz weit nach oben kletterte. Und damit wurden Franz Ferdinand wirklich zu einer großen Band. Auch live, damals waren die schon richtig super. Ich habe die auf großen Bühnen, auf großen Festivals gesehen. Obwohl sie noch relativ jung waren, haben sie das ziemlich gut hingekriegt. Hätte ich nicht erwartet, dass die so eine gute Figur abgeben live. Dann gab es das Nachfolgewerk mit dem Titel How You Could Have It So Much Better. Auch ein ziemlich großer Wurf. Und dann das letzte Album, Tonight Franz Ferdinand. Eigentlich eher, mittelgutes Album. Ich habe es schon abgeschrieben gehabt eigentlich. Und jetzt bin ich überrascht, dass Alex Capranus, Nick McCarthy und auch Robert Hardy und Paul Thompson hier eine tolle neue Platte abliefern. Das zeigt auch dieser großartige Song hier, Love Illumination. Ein richtiger Smash-Hit, wenn ihr mich fragt, hier von Franz Ferdinand. Sollte der nicht ganz oben landen in den Charts, zumindest in den britischen, dann würde ich doch glatt den berühmten Besen fressen. Das Erstaunliche an dieser Platte ist, dass sie wie aus einem Guss klingt, obwohl sie von verschiedensten Leuten produziert wurde. Da war zum Beispiel Joey Goddard und Alexis Taylor bei einigen Tracks dabei. Die beiden kennt ihr von Hot Chip. Sie helfen auch mal ein bisschen aus an den Backing-Vocals oder an ein, zwei Instrumenten vielleicht, aber Die Einflüsse sind nicht wirklich rauszuhören. Auch Todd Terji ist mit dabei als Produzent, auch das nicht wirklich rauszuhören, sondern es klingt wirklich wie ein Franz Ferdinand-Album der ersten Stunde, vielleicht ein bisschen besser produziert, aber ansonsten vom Stil her auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Auch einige Gäste sind mit dabei, zum Beispiel bei diesem Track, den es jetzt zu hören gibt, Fresh Strawberries, gibt es einen kleinen Background-Gesang mit einigen Damen. Eine davon ist Roxanne Clifford, die kennt man von der britischen Band Veronica, wie heißen die noch? Veronica Falls heißen sie. So, aber jetzt hier, Song ab. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten. Strawberries, a fresh burst of red strawberries, ripe turning riper. So Fresh Strawberries, so ist dieser Song hier gerade eben von Franz Ferdinand, eine richtige Pop-Nummer, was eigentlich nicht verwundert, wenn man weiß, dass Alex Capranos ja irgendwie doch der Kopf dieser Band früher bei einer Pop-Band namens The Yummy Fur mitgemacht hat und sicherlich wirklich britischen Pop in seinen Adern fließen hat. Also das neueste Album von Franz Ferdinand heißt Right Thoughts, Right Words, Right Action. Ist eine tolle Platte, man muss sie wirklich häufig hören, bis die Songs hängen bleiben. Aber dann haben sie wirklich Ohrwurm-Charakter. Und das sind ja in der Regel die besseren Alben, die man erstmal 10-mal hören muss, bis die Songs dann auch sitzen. Die werden dann auch nicht langweilig. Also das Ganze hier Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu wie gewohnt auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Und weil sie so gut ist, noch ein Track von Franz Ferdinand, Bullet. We'll be right back. Take over under rotation confidence. Ja, das Sommerloch ist vorbei, zumindest was die Musik angeht. Tolle Platten sind wieder am Start. Nicht nur Franz Ferdinand, die wir vorher hörten mit 4 Tracks vom neuesten Album Right Thoughts, Right Words, Right Action. Auch die Dodos sind zurück. The Dodos, die Band um Merrick Along und Logan Kröber aus San Francisco, veröffentlichen mit Carrier diese Woche ihr inzwischen schon 5. Album. Es war ein bisschen schwierig, die Entstehungsphase, weil der Tourgitarrist Chris Reimer starb, der wohl auch ziemlich großen Einfluss mit auf dem Songwriting hatte, ein bisschen Ideen beisteuerte und dadurch die Band erstmal in so ein kleines Loch fiel und sich auch kreativ sozusagen ein bisschen umformieren oder, sag ich mal, neu erfinden musste. Das haben sie gut hingekriegt. Eben gerade der Track Stranger zu hören, einer von vielen guten Songs, muss man wirklich sagen, auf dem neuesten Dodos-Album. Ich glaube, es gab noch kein Dodos-Album, was mich wirklich enttäuscht hat. Klar gab es auch mal schwächere Songs dabei, aber im Großen und Ganzen wirklich eine Band, auf die man sich verlassen kann. Und das ist in heutigen Zeiten ja nicht immer unbedingt gegeben, dass eine Band nach ein oder vielleicht sogar zwei guten Alben auch noch ein drittes rausbringt. Die Dodos sind schon beim 5. angelangt. Hier ein weiterer Track von ihnen, und zwar The Current. Through a sea and why? Ja, The Dodos hörten wir, eine Band, die wirklich ganz, ganz großartig ist, aus San Francisco. Ihr Track hieß The Current, das Ganze vom aktuellen Album Carrier. Kann man sich auch problemlos besorgen beim Plattenhändler eures Vertrauens. Bei der nächsten Platte müsst ihr mal rein, ob euch das wirklich gehört. Ich finde sie teilweise ganz gut. Washed Out, die Band um Ernest Green, einem Musiker aus Georgia. Kommt er aus den USA, hat mit Paracosm gerade seine neue Platte veröffentlicht. Hier der Track It All Feels Right. It All Feels Right. Washed Out hörten wir. Die Musik von Ernest Green klingt auf dem zweiten Album Paracosm. Wie so eine Mischung aus diesen ganzen Chillwave-Sounds, die vor einigen Jahren mal rüberschwappen aus den USA. Gemischt mit so ein bisschen 60s-Pop-Appeal, zumindest bei dem gerade eben gehörten Track. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch der nächste Song ist auf jeden Fall mit beiden Daumen nach oben zu beurteilen. Don't Give Up, ein weiterer Track hier von Washed Out. Don't give up. Auch hier so ein bisschen nachher Ambient Recordings rein gefadet beim Ausfaden der Songs sozusagen. Washed Out hörten wir. Der Track vom neuesten Album Paracosm, einer von, ja, guten Tracks, sehr guten Tracks, die da drauf sind auf diesem Werk. Wir gehen nochmal zurück nach Schottland. Franz Ferdinand kam ja aus Glasgow. Auch die nächste Band kommt aus dem schottischen Zipfel da oben, und zwar Travis. Die gibt es seit 1990, hatten schon, glaube ich, mit dem ersten, zweiten Album mindestens, spätestens richtig kommerziell kommerziellen großen Erfolg. So richtig aktiv ist die Band nicht, haut nicht jedes Jahr eine neue Platte raus und läuft sich wund, sondern hat jetzt nach, weiß ich nicht, 23 Jahren im Prinzip erst mit Where You Stand die 7. Platte am Start. Die Musik da drauf ist sehr gemischt, muss ich sagen. Ich bin kein großer Travis-Fan. Die Stimme von Fran Healy ist immer schön zu hören, aber wenn es denn zu kommerziell wird von der Produktion her, muss ich irgendwie abschalten. Aber es sind auch einige Tracks da drauf, die ruhiger sind, die auch hier ins Programm passen. Hier kommt Travis mit Reminder. Come rocking. Woods out there's gonna be a rescue. Cocaine and a 10-cent locket, spare change and a bottle of rye gonna save you. Der Track Medicine Pocket von In the Valley Below. Die Band besteht aus zwei Mitgliedern, Jeffrey Jacob und Angela Jale. Die haben sich in Los Angeles kennengelernt, kommen aus unterschiedlichen Ecken der USA, aber dort ist sozusagen ihre Keimzelle. Jetzt haben sie mit The Belt gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf gibt es schöne Musik zu hören, obwohl wirklich nur zwei Songs, sag ich mal, gut drauf sind. Der Rest ist dann doch ein bisschen, sag ich mal, B-Ware vielleicht. Das war der Sunday Service für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mach einen Knicks. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir sind ja nicht im Fernsehen. Mal vielleicht vorstellen, wie man hier vor dem Mikro sich einmal kurz verbeugt, ja. So, und dann zum Schluss gibt es für euch Musik von Alila Dayane vom letzten Album About Farewell. Hier ihr Track Before the Leaving. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. There are four white walls in every damn hotel. A light by the bed, stains on the floor, and it's here I will wait out the storm, killing time on the fringes again, before the leaving, before the leaving. There are big trucks that wind and I trade them for hours. Side by side we pass through towns we'll never see, and it's here I will wait out the storm, killing time on the fringes again, before the leaving, before the leaving. There are red velvet seats in the windowless rooms, a curtain to draw, faces to please, and it's here I will wait out the storm, killing time on the fringes again, before the leaving, before the leaving. T- tarmac the freight, fortress the fate, scarlet red leaves, cobblestone streets, the city, the field, the channel, the cape. Smell of coal smoke tunnels through slate. It's all brought us back. Now there's wood that you stacked, and it's on our front porch, and it's staring me down, and it tells me you